inneren Kanalstraße, die Kissen unterm Arsch. Setzen wir uns Richtung Lindenthal in Marsch. Und die Jungs haben alle ihre Lederjacken an. Auf dem Rücken unser Logo mit Killernieten dran. Auf Yamaha, Zünab und MK3 biegen wir ab und fühlen uns frei. Das Gas voller Mann, schlagballern wir über den Kanal. Und was an der Uni geht, ja, das schauen wir einfach mal. Auch bei uns ist die Sonnenbrille Pflicht. Doch Philosophen gibt es bei uns nicht. Unterwegs mit offenem Visier. Alles aus dem Weg, jetzt kommen wir. Die Hippies auf der Wiese staunen gar nicht schlecht, als unsere Moped-Gang um die Ecke brecht. Wir pesen durch Batik-Shirts und aufgetuste Ollen und fragen nicht jetzt groß, ob die Platz machen wollen. Mitten vor dem Eingang lassen wir einen Burnout stehen. Sowas haben die Fahrradfahrer hier noch nicht gesehen. Ihre Treadmill-Lockenköpfe wackeln panisch hin und her. Tja, dann ist es zu spät und sie fressen unseren Teer. Birkenstock-Latschen sind tabu. Sonst gehörst du einfach nicht dazu. Mal drüber reden, bah, weg mit dir. Alles aus dem Weg, jetzt kommen wir. Los. Denn der Ruf der Straße ist zu groß. 1:50 heißt unser Elixier. Alles aus dem Weg, jetzt kommen.